Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labazin mit dem Zahlenende und dem Aushilfs-Sidi. Glück auf. Glück ab. Ja, willkommen zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Folge ist, die direkt nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg kommt oder ob wir tatsächlich über die Landtagswahl in Baden-Württemberg sprechen werden. Das weiß ich auch das nicht. Warten wir mal ab, wie die Laune ist und das Wahlergebnis. Ob das Zeilenende volltrunken irgendwo unter dem Tisch sitzt vor Freude oder volltrunken unter dem Tisch sitzt, weil, ja. Weißt du, ob ich Schlägerei mit der SPD angefangen habe oder was? Ja, dementsprechend, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir schon eine Woche hinter der Landtagswahl sind in dieser Folge. Also eine Woche nach dem Wochenende danach. Und dementsprechend, der Frühling ist da. Mhm. Und dementsprechend, der Frühling bringt ja so kreative Ideen hervor, ja, gelegentlich. Das liegt an diesem blauen Band, die der, glaube ich, wandeln lässt oder so ähnlich. Ja. Und jetzt habe ich so die Frage, also wir haben ja beide mal kreativ angefangen als junge Menschen und haben alle so unsere ersten Projekte gefahren. Mhm. Und wenn ich so überlege, wenn man früher irgendwo kreativ unterwegs war, da kamen dann Leute auf einen zu, wenn man irgendwo was präsentiert hat oder irgendwas gemacht hat. Und die sagten so Dinge wie, hey, coole Sachen, die du da machst. Magst du das auch mal bei uns machen? Also wenn du irgendwo aufgetreten bist, zum Beispiel, also ich habe ja mal in Mikrofone gerappt und auf Bühnen rumgestanden. Und wenn du da dann rumstandst, dann fanden das irgendwie Leute gar nicht so schlecht und haben dir dann vorgeschlagen, dass du doch mal bei denen im Jugendhaus vorbeikommen kannst, bei deren Jam und möglicherweise da, keine Ahnung, ersten, zweiten, dritten Act machen kannst. Also die natürlich hatten die kein Interesse, dass du der Hauptact bist, aber die hatten schon so das Interesse, dass du vorbeikommst, weil sie dich zumindest gut fanden. Mhm. Und dass du bei denen das auch mal machst, was du da halt machst. Mhm. Und natürlich als erster, zweiter oder dritter, weil logischerweise da ist noch nicht so viel los, dann du willst natürlich die Lokalmatadoren noch ein bisschen weiter hinten haben, du willst natürlich aber davor zumindest so gute Gruppen haben, dass du einen unterhaltsamen Abend hast und nicht die Leute reinkommen sehen, ist ja scheiße hier, und sofort wieder gehen. Also nur um diesen Mythos abzuräumen, dass du da nur Quarktaschen irgendwie hingestellt hast, die irgendwie nur Rotz gemacht haben und gedacht hast, naja, Hauptsache irgendwer steht da. Du hast ja schon Leute eingeladen, die du halbwegs gut fandst. Ja, ja, außerdem bringen die ja ihre eigene Crew mit und dann hat man gleich wieder 5 Leute im Publikum stehen. Genau, die bringen natürlich noch ihre Posse mit und dann hast du natürlich erst recht nochmal weiteres Publikum, das dann aber auch nachher später deine eigenen Lokalhelden sich anschaut. Und dementsprechend, so sind wir natürlich auch durch die Gegend gereist früher. Also sind wir tatsächlich bis Pforzheim und Karlsruhe gegangen. Ja, ja. Pforzheim, das ist dieser Ort, wo auf mittelalterlichen Landkarten notiert war, Hicks und Draconis, ne? Was viel lustiger ist, ich kann erzählen, ich habe ja in Stuttgart im OBW 9 gespielt, da sind wir aufgetreten. Mhm. Das OBW 9 ist ein Hausbesetzerhaus gewesen. Mhm. Das war oben in Dägerloch. Dägerloch. Da gab's Dägerloch, ja. Haus, da haben sie die Bonzen enteignet. Ja, das war einfach tatsächlich ein altes Haus, das sie halt irgendwie, was sie besetzt hatten. Und daraus ist dann so ein Jugendzentrum geworden. Und in Karlsruhe, wenn du da aus dem Bahnhof rausgefallen bist, vorne raus, nicht hinten aus Richtung Wald, sondern vorne raus Richtung Zoo. Ja. Und du dann links lang gelaufen bist. Ja. Am Bahnhof lang. Ja. Und dann aber weiter an der Bahngleise lang gelaufen bist, dann gab's irgendwann einen Durchlass und da stand ein auch ein altes Hausbesetzerhaus. Okay. Das hieß Ex-Steffi. Mhm. Und im Ex-Steffi unten im Keller sind wir auch aufgetreten. Das ist Das war Jahre später in der Zeitung. Also nicht, dass wir da auftreten sind, sondern die Ex-Steffi war in der Zeitung, weil auf der anderen Seite der Wand, von der wir aufgetreten sind, war ein Drogenlabor. Ah. Also, unseren Rap hat's nicht besser gemacht, aber auch nicht schlechter. Mhm. Das ist schön. Aber ja, also wir sind im Keller eines Hausbesetzerhauses aufgetreten, in dem auch Drogen hergestellt wurden. Also mein innerer Friedrich Merz findet es auch gar nicht verwunderlich, dass in einem Hausbesetzerhaus, wo Hip-Hopper innen auftreten, auch eine Meth-Küche drin ist. Auf alle Fälle, worauf ich raus möchte, ist, so waren ja früher so Kreativprojekte. Und als wir unser Satire-Magazin damals gegründet haben, 99, ging das ja auch so los, dass die Leute das gesehen haben, gut fanden und anderen Leuten empfohlen haben und gesagt haben, hey, find ich gut, liest es doch auch mal. Oder hier, guck mal, oh, lustig. So ein bisschen wie diese ganzen Internet-Memes auch losgingen. So, du kennst Sinnlos im Weltraum? Natürlich kenne ich Sif. Ja, also. Und das hat man ja früher rumgezeigt und hat gesagt, oh, guck mal, das ist voll lustig. Und ich kenne jetzt auch ein paar Menschen, die als Poetry Slammer angefangen haben und aus eigenen Erfahrungen halt auch berichten konnten. Die haben irgendwo mal gelesen, also angefangen irgendwas zu lesen und dann fanden irgendwelche Leute gut und haben gesagt, ja, komm doch auch mal bei uns vorbei, bei uns auf dem Slam. Und wie war das bei dir in der Blogger-Szene? Wir sind nirgendwo hingegangen, weil wir waren schon alle da, weil es war ja das Internet. Ja, aber erinnerst du dich noch zum Beispiel daran, dass man Gastbeiträge beieinander geschrieben hat? Natürlich erinnere ich mich. Und Stöckchen und Blockparaden. Und es war eine schöne Zeit. Also ganz ernsthaft. Genau, wenn ich mir natürlich die heutige Bundesregierung anschaue, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die einfach alle bei sich daheim sitzen würden und gemeinsam irgendwie Blockparaden veranstalten würden. Wie kann man Deutschland besser machen? Ja, aber ich meine, der Witz ist ja der, du hast ja auch andere Kreativprojekte schon davor gehabt, oder? Ja, jein. Das kommt drauf an, wie man Kreativprojekte definiert. Also was habe ich getrieben, bevor ich geblockt habe? Ich habe ein Star Trek Online-Rollenspiel geleitet. Das kann man, also im letzten Endes war es Pen and Paper nur als Chat-Rollenspiel ein bisschen, also auch ohne Würfel. Das ist durchaus kreativ, wobei ich habe dann später irgendwann organisatorische Sachen gemacht. Ich habe mal eine Online-Wrestling-Liga mit betrieben. Oh, Fantasy-Wrestling habe ich ja auch mal gemacht. Aber da habe ich nur geschrieben. Das habe ich nicht selber geleitet. Ich war immer, es hat sich früher oder später eigentlich immer ergeben, dass ich auch so organisatorischen Scheiß gemacht habe, dann mehr als kreative Sachen. Aber ja, ich habe auch kreative Sachen in diesem Internet gemacht. Aber das Witzige ist halt, wann immer man mal Dinge kreativ gemacht hat, kamen halt irgendwann Leute und fanden das irgendwie gut und haben das dann A weiterempfohlen oder haben B gesagt, ja, komm doch mal bei uns vorbei. Und das war so für mich das, wo ich mir denke, ich meine, wir beide haben uns kennengelernt über den Mitmach-Blog. Mhm. Nee, also die Blaupause eigentlich für Kollaboration in der Blogger-Szene. Ist bei schön. Manchmal. Und der Witz ist halt der, ich stelle mir halt die Frage, warum war das früher so? Ist das heute auch noch so? Aber wir merken es nicht mit unseren Projekten? Mhm. Oder ist das Internet einfach zu voll, als dass es überhaupt passieren kann? Weil, ich meine, mal ganz ernsthaft. Ich meine, in der Zwischenzeit lebe ich in Leipzig und es ist jetzt nicht mehr so ganz einfach zu sagen, hey, weißt du was, ihr beiden Quatschkopf, Quatschkopf-Podcaster, lass uns doch mal überlegen, wir feiern hier, keine Ahnung, 65-jähriges Bestehen unseres kleinen Minigolfvereins. Wir stellen euch da vorne auf die Bühne hinten einen Tisch, zwei Mikrofone, zwei Bierchen und ihr macht hier Couch-Podcast. Ja, also das wäre ja jederzeit möglich gewesen, dass jeder um die Ecke kommt und sagen könnte, hey, ihr macht doch die Couch-Tour oder kommt doch einfach vorbei und spielt hier bei uns, keine Ahnung, bei Omas 75. Mhm. Hockt euch dahin, macht 20 Minuten Programm, stellt euer Mikrofon auf, macht 20 Minuten Programm. Finden wir lustig oder finden wir nicht lustig, ist uns egal. Keine Ahnung, irgendeine WG hätte zu jederzeit sagen können, weißt du, warte, wir machen Samstagabend eine Party. Kommt her, wir stellen euch ein Bierchen hin. Ihr nehmt euren Podcast auf, wir finden es entweder lustig oder halt nicht und ihr verpisst euch danach und wir gehen noch feiern. Weiß nicht, eine Studentinnenverbindung hätte sagen können, hey Leute, wir finden euch lustig. Kommt. Ich fürchte, die traurige Wahrheit ist dann wohl, dass niemand uns lustig gefunden hat damals. mir geht's eher darum, lag es daran, dass wir zu dem Zeitpunkt dann schon zu far out. Also es gibt ja Menschen, die uns hören und es gibt ja Menschen, die uns mögen. Und es gibt ja Menschen, die uns durchaus auch schon supportet haben mit finanziellen Mitteln und es gibt ja auch durchaus Menschen, die uns hin und wieder mal Mails geschrieben haben. Aber es ist nicht so, dass das nicht existiert. Aber ich frage mich einfach nur, liegt das wirklich an dieser Fülle? Und die zweite Frage, ich meine, wir haben ja beide diesen Spaß hinter uns. Wir haben das damals ja auch mit etwas Witz gesehen, dass die Stuttgarter Magazine, als es dann mal das Thema Podcast überall aufgeploppt ist, ja auch uns mal irgendwann entdeckt hat und gesagt hat, ach so, übrigens, wollt ihr mal auch irgendwie, sollen wir euch auch mal erwähnen? Aber damals, also ich kenne das halt nicht so aus, also mal ganz anders. Als wir angefangen haben, Musik zu machen, ja, zu rappen, da kamen dann irgendwann auch die Leute um die Ecke und sagten, hey, warte mal, da gibt's ein paar Knallis, die rappen als Community und als Crew. Ey, weißt du was, über die schreiben wir jetzt einfach mal was. Als wir in Fellbach aufgetreten sind und unseren eigenen kleinen Crew-Jam, also wir haben in Fellbach im Jugendhaus, ich habe da Theater gespielt und sowas, dadurch gab's die Connections. Wir waren da öfter mal bei anderen Veranstaltungen. Ich habe da, wie gesagt, ja auch Theater mitgemacht und dadurch kannte ich halt die Veranstalter dort. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir sind eine Crew, wir haben vier Crews, wir kennen genügend Leute in Fellbach, gebt uns ein paar Flyer, gebt uns die Bühne und wir machen euch die Hütte voll, haben eine lustige Jam, wir bringen noch eine Breaker-Crew mit, ihr könnt mittags ein bisschen, keine Ahnung, Sprüher-Action machen und dann war das so ein Hip-Hop-Samstag irgendwie oder ein Hip-Hop-Friday und da habt ihr dann auch was für die jungen Leute. Und wir treten da auch völlig für Umme auf. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ihr da irgendwie... Ihr müsst die Tür machen, ihr müsst die Kohle einkassieren. Wir kommen für Umme. Und die haben damals uns, glaube ich, 500 Flyer in die Hand gedrückt. Und wir haben gesagt, ja, bitte, habt ihr 500 Flyer? Wir haben aus diesen 500 Flyern 300 Besucher gemacht. Mhm. Und darüber hat dann irgendwann auch die Zeitung geschrieben. Und das war so dieses, na ja, cool, da gibt's halt Leute, die machen was und das ist kreativ und tralala und hast du nicht gesehen. Als wir angefangen haben mit Podcasten, hatte ich ein ganz anderes Gefühl, dass es quasi nicht darum ging, dass du etwas tust, sondern dass die Leute um die Ecke kommen und sagen, ach, die machen da auch was. Oh, nee, aber über die schreiben wir nicht, weil wenn wir über die ausschreiben, dann nehmen die irgendwelchen anderen Leuten irgendwas weg an Reichweite oder sonst irgendwas. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, also ich würde sagen, die Sache ist vielgestaltig. Also sorry, das ist jetzt heute mal eine halbwegs ernste Folge. Nee. Auf zwei Storys, die lustig und satirisch werden können. Aber ich dachte, ich bring das jetzt mal so mit, weil ich habe die Tage wieder mal so auch dieses auch von Poetry Slammern genau dieses Ding gehört. Man ist irgendwo hingegangen, hat was gemacht und dann kamen die Leute und sagten, hey, das finde ich cool, magst du das auch bei uns machen? Die ersten Leute, die irgendwas ins Internet gestellt haben und gesagt haben, hier, guck mal, da haben wir was, findet ihr das lustig? Dann cool, viel Spaß damit. Aber alles, was später kam, hatte immer einen anderen Nimbus, hatte immer nicht mehr diese Neuartigkeit und hatte immer so einen Reichweitenkampf. Ja, also eine ganz grundsätzliche Sache ist, finde ich, dass wir schon Online- und Offline-Phänomene auseinanderhalten sollten, weil die Online-Welt anders funktioniert als die Offline-Welt und Sachen, die in der Offline-Welt funktionieren, die kann man nicht eins zu eins so übertragen, dass man vom Online ins Offline beispielsweise wechselt. Das ist ein krasser Medienbruch und das macht für die Leute schon was aus. Also mein Online-Leben ist auch sehr lange sehr stark getrennt gewesen von meinem Offline-Leben und das ist es eigentlich bis heute. Also die Menschen, die mich persönlich kennen, wissen eventuell, dass es diese Online-Persona-Zeilenende gibt. Die kennen die aber in der Regel auch gar nicht, weil das ist dies was Eigenes, das ist in diesem Internet, das ist mein, für mich ist das eine eigene Welt, das ist getrennt und so geht es, glaube ich, vielen anderen. Also das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Unterscheidung. Und dann ist das Internet, wenn wir jetzt mal tatsächlich das Internet als eigene Welt nehmen, dann natürlich gab es früher dieses Kollaborative, durchaus auch diese erste Blogosphäre, der wir ja Sascha Lobo zu verdanken haben, der es furchtbarerweise auch in dieses Offline geschafft hat. Keine These ohne Ausnahme, ne? Dass das Internet sich seitdem auch sehr stark weiterentwickelt hat in Richtung einer Plattformökonomie und das Internet von damals was ganz anderes ist als das Internet von heute. So, würde ich sagen, man kann das gar nicht mehr so miteinander vergleichen. Also nur weil das Internet für irgendwelche Boomer immer noch Neuland ist und die jetzt irgendwie lustige Bildchen auf Instagram entdecken, heißt das ja nicht, dass das Internet nicht eine Geschichte hatte. Und es gibt immer noch diese kleine anarchistische Ecke, aber die ist Stück für Stück von bösen Konzernen und Kapitalinteressen zurückgedrängt worden. Würde ich jetzt mal als Forschungsthesen in den Raum stellen. Ja, ich meine, es gab ja in der Podcast-Szene ja auch mal so eine kollaborative Stimmung, so ein bisschen. Mhm. Gab es auch. Du erinnerst dich noch, als wir noch als Gast eingeladen wurden. Ja, diese erste, war es so eine Art zweite Welle der Podcast-Bewegung. Es gab ja schon Podcasts und man hat mit Audio rumexperimentiert. Aber dann waren sehr schnell halt die Kapitalinteressen und die Verwertungsinteressen da. Dann sind halt irgendwelche Menschen, die in dann irgendwelche Konzerne, die im Internet schon eine Reichweite haben, um die Ecke gekommen und festgestellt, oh, da ist ein schönes neues Spielzeug, da setzen wir uns jetzt mit unserem Geld drauf und das scheißen wir zu. Also sind, oder? Ja, meine Rätsel ist halt immer noch, es gibt ja immer noch diese relative Independent-Podcast-Szene. Ja, die unter diesem Hallo, wir sprechen Werbung ein Level ist. Ja. Und dementsprechend selbst die sind ja jetzt nicht mehr so, dass sie Kollaborationen machen und sagen, hey, warte mal, Leute, wir finden euch irgendwie witzig, wollt ihr bei uns zu Gast sein? Wir sind ein neues Podcast-Duo oder wir sind ein Podcast-Trio oder was weiß ich was. Das findet ja auch irgendwie nicht statt, sondern die sind ja irgendwie alle so, schon so auf dem Trichter. Wir wollen eigentlich gar nicht mehr kollaborieren, wir wollen ja eigentlich alle an die fetten Tröge. Und du denkst halt so, ja, weil sich, weil dann das fang doch mal klein an und macht ballert dann durch. Also ich meine, wenn du als Kleiner anfängst wie ein Medienpodcast, dann wirst du nichts werden, weil dann hast du genau das Problem. Die Medienpodcasts haben die Reichweite schon und die ballern die einfach über ihre anderen Kanäle raus. Die kleinen Podcasts müssen ja irgendwo ihre Reichweite generieren und wenn die dann quasi sich nicht bei uns als Gäste einladen oder uns als Gäste einladen, holen die sich eigentlich kaum eine Reichweite. Ja, das ist richtig. Also mal ganz ernsthaft, wir waren in zwei, drei Podcasts zu Gast. Ich wage jetzt zu bezweifeln, dass wir da ganz viele Hörer abgezogen haben, die dafür gesorgt haben, dass dort nichts mehr gehört wird und nur noch hier, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube, tatsächlich die Kollaboration hat dafür gesorgt, dass möglicherweise dort Leute uns gehört haben und gesagt haben, hey, die finde ich auch witzig, die nehme ich mit in meinen Podcatcher mit rein. Ich sehe das an den Abonnentenzahlen von unserem Podcast, als wir, ja. Mhm. Also ich sehe es an den Abo-Zahlen auf Spotify, dass wir noch in wesentlich mehr Podcatchern wahrscheinlich rumhängen als gedacht. Mhm. Ja, ich fürchte tatsächlich, was die Podcast-Szene angeht. Also es gibt nicht die eine Podcast-Szene, das ist mehr so, also ich glaube, das sowieso nicht. Ich glaube, die Podcast-Szene ist durch. Podcast hat sich, es gibt im Internet halt die Subkulturen, die sich für bestimmte Themen interessieren, glaube ich, eher. Und da ist Podcast ein zusätzliches Medium, um die Communities zu stärken. Alles, was die Podcast-Szene selber ist, ist spätestens als Spotify beschlossen hat, dass sie Podcasts haben möchte und damit verhindert hat, dass Leute noch eine zweite Audio-App auf ihrem Smartphone installieren, war der Drops gelutscht. Ja. Das ist Kapitalinteressen, machen Kreativität und machen Anarchie kaputt, weil Anarchie kann man nicht verwerten. Och, schade. Ja, das wird, ich hab mir fast schon gedacht, dass es, wie gesagt, für mich die große Frage war halt, wenn ich so zurückblicke, dieses Couch-Ding wäre zum Beispiel etwas gewesen, wo ich persönlich, wenn mir irgendein Podcast gesagt hätte, hey, weißt du was, wir kommen für völlig um mit bei euch vorbei, wir spielen bei euch, wir machen bei euch eine lustige Sendung. Mhm. Wir zeichnen bei euch auf, wir verpissen uns danach auch sofort wieder und sind dann weg. Mhm. Ja, hätte ich gemacht. Also ganz ernsthaft, die Couchtour funktioniert natürlich jetzt nur, wenn ich in der Stadt bin, in der du bist, oder du in der Stadt bist, in der ich bin. Ja. Das funktioniert ja nur noch auf der Basis, das ist ja logisch. Also sollte jetzt irgendwer in, keine Ahnung, Bottrop auf die Idee kommen und sagen, hey, kommt mal vorbei. Dann funktioniert das nur in dem Moment, in dem wir beide irgendwann in Bottrop sind. Was ist immer realistisch. So schnell nicht passieren wird. Ja, dadurch, dass ich jetzt im Movie World war und es ein okayer Freizeitpark ist, aber ich brauche das jetzt nicht so schnell wieder, ist es unwahrscheinlicher. Ja, ich drück's mal so aus, wenn ich im Schwabeländle bin, dann fallen natürlich all diese wunderschönen Orte mit Ingen hinten dran, die nah an Sturger dran sind. Und zwar, ich meine wirklich nah. Du meinst Wendlingen? Also Ehingen. Also Ehingen und Wendlingen sind dann schon wieder so Tübingen. Ach, nein, ja. Nach Tübingen also, gehe ich erst, wir kommen nach der Landtagswahl, ne? Wenn Boris Palmer tatsächlich ein Ministeramt übernehmen sollte, werde ich meine Einstellung zu Tübingen eventuell nochmal überdenken. Ja, aber eine neue Bürgermeister. Aber meine Laune wird dann trotzdem nicht besser sein, weil das Bobbele dann ja plötzlich Landesminister ist. Naja, Fakt ist auf alle Fälle, sollte das der Fall sein, oder solltest du mal wieder irgendwie hier im Osten sein und irgendwer in Halle kommt auf die bescheuerte Idee zu sagen, boah, die zwei auf meiner Couch, das ist eine lustige Idee. Warum auch immer das Sachsen-Anhalt-Dolz auch einmal Schwäbisch schwätzt, aber egal. Fakt ist auf alle Fälle, wenn da einer auf die Idee käme, zu sagen, ha ja klar, dann würde das nochmal funktionieren, aber sonst, also ich drück's mal ganz traurig aus, liebe Schweriner, macht euch keine Hoffnung. Ja. Das wird schon sehr schwer werden. Ja, ich sag mal so, was dieses Nicht-Annehmen der Couch-Tour angeht, vielleicht hat das auch ein Stück weit damit zu tun, dass wir alle irgendwann gelernt haben, es gab diese schöne Zeit im Internet, als man so Online-Communities hatte und man dann irgendwann auch beschlossen hat, dass man sich offline treffen konnte, wo das noch ohne Hintergedanken passiert ist. Die Zeit ist vorbei. Also dafür haben die BoomerInnen es zu sehr geschafft, irgendwelche Horror-Stories über, da hat jemanden aus dem Internet getroffen und danach wurde diese Person in drei Koffer aufgeteilt. Etabliert. Das ist keine Fakt ist, Story, das ist Stuttgart Ost. Fakt ist, die Wahrscheinlichkeit, getötet und auf mehrere Koffer verteilt zu werden, ist größer, wenn man des Nachts durch den Schlossgarten in Stuttgart läuft, als wenn man jemanden aus dem Internet trifft. Aber für die BoomerInnen ist es halt das Internet gewesen. Ah, schön, die gute Koffer Stuttgart Ost Story. Ja, ne, das ist, es ist ja nicht nur einmal passiert. Es gab mehrfach in Stuttgart Ost drei Koffer. Ich weiß nicht, ob es drei Koffer waren, aber diese Koffergeschichte, da gab es, glaube ich, mindestens einen Wiederholungsfall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht eine Urban Legend ist, aber ich meine, es ist mehr als nur einmal passiert. Die spannende Frage ist jetzt, damit kommen wir ja dann zur Konsumfrage, ist denn bekannt, wer was für Koffer das waren? Waren das taugliche Koffer, waren die teuer? Handy, was taugt und waren teuer? Mit anderen Worten, kann man die weiterempfehlen? Sind die wasserdicht? Ich habe keine Expertise in der Aufbewahrung von Leichen in Koffern. Und natürlich wichtig, waren die hieb- und stichfest. Damit ihre Leiche da drinnen nichts mehr passiert, damit die keiner mehr umbringen. Ich glaube, beim einen haben sie den Koffer ja auch mit Beton gefüllt, also dementsprechend. Das kann sein, ja. So tief bin ich in dem Game nicht drin. Das ist, glaube ich, auch vor meiner Zeit passiert. Das behaupte ich jetzt. Naja, aber ich habe noch eine zweite Frage, die ist vielleicht ein bisschen unterhaltsamer. Du hast jetzt 10 Jahre Podcast auf dem Buckel. Ja. Du hast in den letzten 10 Jahren durchaus eine Entwicklung gemacht, dass du wesentlich entspannter bist am Mikrofon. Wie kommt's? Gewöhnung. Also ist es die Übung oder... Ist es irgendwann eine Leck mich fett, ist es mir scheißegal oder wie kommt's? Keine Ahnung, also tatsächlich, ich glaube, Gewöhnung. Okay. Das ist einfach, das ist so wie dieses Imposter-Syndrom, das man als Marketing-Mensch ja sein ganzes Leben lang hat. Aber das ist ja am Anfang sehr viel, also da fragt man sich ja alle 2 Stunden, ob man gleich entlassen wird. Mittlerweile ist es ja nur noch so, dass man sich das einmal pro Woche fragt, ob man noch geeignet ist für den Job. Also man fragt sich ja auch nicht. Eigentlich funktioniert es andersrum. Du hast so lange ein Imposter-Syndrom, bis du bemerkst, dass selbst wenn du angeblich keine Ahnung hast von Tuten und Blasen, die anderen so viel noch weniger haben, dass du dich eigentlich fragst, was du da eigentlich tust. Nein. Ich kenne das aus ehemaligen Betrieben, dass man diesen Gedanken durchaus haben kann. Dass man denkt, die haben so wenig Ahnung von Tuten und Blasen. Was genau tun die hier eigentlich? Ich muss gestehen, dass ich das auch kenne, dass ich mir denke, ich habe mir das so alles on the job beigebracht. Und dann trifft man auf so Menschen, die so einen Abschluss haben in Marketing. Und dann ist mein Imposter-Syndrom sehr, sehr, sehr weit weg. Ja, aber zur Sache. Mhm. Wie gesagt, die große Frage ist halt, wie kommt's tatsächlich, hättest du das jetzt auch auf einer Bühne? Also wir waren ja mal quasi in Anführungszeichen im Fernseher. Ja. Also wir standen ja tatsächlich mal in einem Studio und durften da aussprechen. Da, du hast bemerkt, ich war da wesentlich entspannt zu Hause quasi. Mhm. Also Nervosität war da nicht. Ich meine, du hast mich bei meiner Hochzeit erlebt. Nervosität war da nicht. Mhm. Halt meine Rede, ja, mach ich halt. Du warst schon ein bisschen nervöser. Ja, weil das aufgezeichnet worden ist. Das, ich glaube tatsächlich ein Stück weit, was mich auch am Podcasten anfangs nervös gemacht hat, ist, dass das bleibt. Grundsätzlich fühle ich mich auf Bühnen wohl. Ich mag Bühnen. Außer irgendwer hackt unseren Podcast, ne? Dann halten die Folgen nur bedingt. Ja, das ist richtig. Ich mag grundsätzlich Bühnen. Ich betrachte Bühnen aber tatsächlich als geschützten Raum. Und dann bin ich fein. Dann drehe ich auch auf mehr als 180, wenn die Stimmung entsprechend ist. Aber ja, wenn was aufgezeichnet wird, dann vor allen Dingen, wenn ich sehe, also wir hatten in dieser Situation, wir hatten ja damals, als wir da vor der Kamera standen, da musste ich dann ja auch seriös sein. Also. Ja. Ja gut, wir konnten nicht die 100%ige Anarchie raushängen lassen, sonst wären wir extrem aufgefallen, weil die anderen waren ja schon hochgradig seriös. Ja. Die haben das ja durchaus als echten Job gesehen da. Das ist richtig. Meine Bühnenpersönlichkeit, wenn man mich auf eine Bühne stellt, dann neige ich in so eine Konferencier-Rolle zu schlüpfen. Der muss aber keine Ahnung von nichts haben, sondern der muss nur unterhaltsam sein. Das hat in der Situation halt nicht funktioniert. Ich sehe schon kommen. sollten wir doch diesen Podcast mal auf die Bühne wieder bringen. Ich würde die Anmoderation machen und du spielst die Show. Bienvenue, welcome, grüß Gott. Willkommen, bienvenue, welcome ist die Reihenfolge. Ja, genau. Willkommen, bienvenue, welcome. Jeder, der das jetzt nicht weiß, kann das bitte selber nachschlagen, wo es her ist. Übrigens, ganz witzig, man kann die Folge mit den Kolleginnen und Kollegen, also mit den beiden Herren, mit denen wir an dem einen Tag aufgenommen haben, noch ganz, ganz geschmeidig im Internet finden. Das ist nämlich 199 unserer zweiten Staffel. Die findet sich allerdings unter Das Magazin. Mhm. Also, falls das jemand sucht, findet er es jetzt. 199. Mhm. Die beiden machen übrigens keinen Podcast mehr. Tja, die haben ja auch überlebt. Also, ja. Naja, genau. Du hast halt den Vorteil, du hast in vielen unterschiedlichen Konstellationen schon auf der Bühne gestanden. Ja, das Witzige ist ja, ich wurde ja schon mal gefragt, warum das so ist, dass ich so ein bisschen wesentlich entspannter bin auf der Bühne. Und ich glaube tatsächlich, dass es gibt zwei Momente, die dafür gesorgt haben, dass ich ein bisschen entspannter bin, glaube ich, was das angeht. Das eine ist mein Terrorlehrer aus meiner Schule, also in der 13. Klasse war es, glaube ich, 13. Klasse. Du kennst mich, ich bin gelegentlich quirlig, lebhaft und kann durchaus... Ich habe gerüchtehalber gehört, dass du eine quirlige Person bist. Die auch. Und diese Quirligkeit habe ich. Ja. Ja? Die schwer zu stoppen ist. Und diese Quirligkeit habe ich eines Tages an der Schultafel im Matheunterricht mal präsentiert. Also ich habe dann einfach tatsächlich halt quasi eine Aufgabe gelöst. Die sollte man lösen, die war nicht so doppelt und schwer. Und ich habe dann quasi den Witz gemacht, dass ich das, was man oben einsetzt, dann unten raus, also man musste ja irgendwas beweisen und dann konnte man quasi mit der Kreide einmal über die Tafel und das ist hinten raus, so, umkreisen. Ja? Bitteschön, Dankeschön, tschüss. So, das fand mein Lehrer etwas inspirierend dazu, sich vor die Klasse zu stellen und mich zu veralbern. Und zwar in einer relativ menschenverachtenden Parodie. Normalerweise sind ja Parodien etwas, wo man Respekt vor dem parodistischen Objekt hat. Ich glaube nicht, dass dieser Lehrer arg viel Respekt hatte, als er das vor der Klasse aufgeführt hat, was er da tat. Er hatte übrigens nachher nie, wir haben danach auch nicht mehr arg viel miteinander zu tun gehabt. Nach der Schule, also dementsprechend, da war das irgendwann auch nicht. Aber er hat nie die Chuzpe gehabt oder nie die Eier gehabt, sich dafür zu entschuldigen. Also, weißt du, wenn so ein Lehrer mal so die Laune hat, dir so richtig schön Angst zu machen, Vorträge zu halten. Ich meine, man könnte ihm jetzt unterstellen, naja, der wollte ja nur, dass du quasi keine Angst mehr hast, also jetzt, wo du quasi vor Menschen auftreten kannst, damit hat er sein Ziel erreicht. Nee, hat er halt nicht, weil ich, weißt du, das hätte auch sein können, dass das mich für mein Leben verstört hätte. Dann wäre es schon gewesen, dass man denkt, vielleicht sind das nicht die besten Lehrer. Drücken wir es mal so aus. Das würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, er hatte noch nicht mal die Eier, noch nicht mal den Anstand, sich dann auch vor der Klasse zu entschuldigen und sagen, du, das vorhin, tut mir leid, das war übertrieben, sollte ich als Lehrer nicht machen, blöd gelaufen. Mhm. Hat er vor der Klasse nie gemacht, also dementsprechend, ja, eierloser Lehrer. Mhm. Aber das war gar nicht das Schlimmste, was mit dem Theater passiert ist und auf einer Bühne oder sonst irgendwo, sondern ich war in der Jungschar. Hui. Bist du nicht katholisch? Gab es, natürlich. Also, es gab bei uns etwas, das nannte sich Kommunionsunterricht. Mhm. Den hattest du vor der Kommunion. Mhm. Und da hattest du mit den Leuten zu tun, mit denen du Kommunion hattest. Also da war da nicht irgendwie, keine Ahnung, Leute dabei, die aus anderen Konfessionen waren oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich so. Ja. Meine Kommunion, meine Kommunionsgruppe wurde danach weitergeleitet von einer Person, die das für eine gute Idee hielt, eine Jungschar bei den Katholiken zu pflegen. Okay. Ja, jetzt muss man dazu sagen, diese Frau hasste mich. Aus einem ganz simplen Grund. Es gab bei den Katholiken zwei Leute, mit denen ich Kommunion hatte, die so zu den Leuten hörten, die so Mobbing betrieben, und das Mobbing-Opfer war in dem Fall ich. So. Diese Personen haben das natürlich auch in der Jungschar in dem Zuge gemacht, und natürlich habe ich nicht eingesehen zu sagen, wisst ihr was, fickt euch, ich gehe nicht mehr zur Jungschar. Sondern das sorgte natürlich dafür, dass es Konflikt in der Jungschar gab. Und sie konnte natürlich auch nicht zu den Eltern gehen und sagen, hier, liebe Eltern, eure Kinder sind scheiße. Das sind mobbende Arschlöcher. Weil das kann so eine Person nicht. Also dachte die sich, boah, dem zeig ich's. Und dann hatte sie ihre Chance gewittert. Und zwar haben wir Theater gespielt. Und da gab's auch ein Mädchen. Die hat, wir haben Hänsel und Gretel gespielt. Und da gibt es auch dieses schöne Lied. Hänsel und Gretel. Ja. Ne? So. Und das ist die Szene, wo quasi Hänsel und Gretel in den Wald kommen und dann läuft die Musik und dann kommen sie an ein Häuschen und dann machst du Pause und dann kommen sie ans Häuschen und da passiert dann was. So. Dadurch, dass ich damals, keine Ahnung, 8, 9 Jahre alt war, und mir Text nicht merken wollte und nicht schauspielern wollte und nicht Theater spielen wollte. Man muss dazu sagen, ich stand zu dem Zeitpunkt schon mal auf einer Bühne und habe auch schon quasi Dinge vorgespielt. Und ich habe ja auch im Krippenspiel mitgespielt. In diesem Stück wollte ich nicht mitspielen. Ich habe da einfach nicht keine Schauspielerambitionen gehabt in dem Zeitraum. Und das Witzige war, aber diese Musik musste laufen. Also legte die Dame eine Kassette an, legte auf diese Kassette dieses Stück. Meine Aufgabe wäre also gewesen, Play zu drücken, abzuwarten, bis die Stelle durch ist, und dann aus, also Stopp zu drücken. Jetzt war diese Person allerdings so unterwegs, dass die damals so, es war Ende der 80er, Anfang der 90er quasi, da gab es eine Gruppe, die machte Punkmusik, und die haben sich dann irgendwann auch später mal aufgelöst und dann wieder, kam dann wieder in andere Besetzung zusammen. Und du hast auch in dem Märchenstück Claudia einen Schäfer rundlaufen lassen. Nein, aber sie hatte tatsächlich dieses Hänsel und Gretel-Ding auf eine Ärztekassette aufgenommen. Sie hatte quasi auf der einen Seite Ärzte und auf der anderen Seite Hänsel und Gretel. Jetzt war diese Person allerdings geistig wohl entweder völlig umnachtet und war zu blöd, um die Kassette sauber einzulegen, sodass man sie richtig abspielen kann. Oder sie hat es mit Absicht getan, was ich jetzt eher so unterstelle. Psychisch gestörte Menschen gab es in der katholischen Kirche schon immer. Und diese Person hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass, und das muss man sich jetzt vorstellen, du hast diese ersten Szenen, in denen die Vater-Mutter-Konstellation darüber spricht, dass sie Hänsel und Gretel ankitzeln wollen. Dann gehen Hänsel und Gretel in den Wald. Und dann startet die Musik. Und vor dem versammelten Stadtteil, also Rentnern, da saß so quasi die Geronto-Abteilung des Stadtteils, und ein kleiner Junge drückte auf einen Knopf, bemerkte, dass da definitiv nicht Hänsel und Gretel läuft, sondern was ganz anderes. Und ich habe dann einfach gedacht, gut, hier bin ich falsch. Hab dann also hinter mir die Türe geöffnet, hab die Türe hinter mir wieder geschlossen, hab dann die nächste Türe geöffnet, bin dann raus auf die Straße und nach Hause gerannt. Ich wage zu behaupten, wenn du das als 8-9-Jähriger einmal durchlebt hast, dann ist dir das meiste auf irgendeiner Bühne einfach scheißegal. Du hast zwei Optionen. Entweder dir ist danach alles todespeinlich auf einer Bühne. Mhm. Oder es ist dir scheißegal, weil das Schlimmste im Leben hast du schon durch. Du hast deinen ganzen Stadtteil mit Ärztemucke zugebombt. Ja? Auf einer Liste der schlimmen Dinge, die man tun kann, würden mir sehr viele schlimmere Dinge einfallen, aber ich kann das verstehen. Auf einer Liste der schlimmen Dinge, die einem Neunjährigen passieren können. Hast du also noch mehr, was einem Neunjährigen auf einer Bühne passieren kann, was da Schlimmes passieren kann? Ja. Aber nenne ein Beispiel. Naja, es könnte einem die Hose runterrutschen. Ist, glaube ich, noch mal peinlicher als die Ärzte. Naja. Nee. Ja, Hose kann man wieder hochziehen. Ärzte kann man nicht stoppen und sagen, sorry, schlechter Musikgeschmack, tut mir leid. Ja, doch. Also, ja, es ist ja, Hose kann man wieder, aber dann ist ja trotzdem, der Penis ist in der Welt. Der ist ja auch schon in der Welt. Übrigens, du hast unter einer Hose immer noch eine Unterhose. Also nicht immer. Weiß nicht, wie du als Neunjähriger rumgerannt bist, ich hatte immer was drunter noch. Er hatte gar nichts drunter, aber das ist ein anderes Thema, über das sprechen wir irgendwann anders mal. Nein, wir reden nicht über den neunjährigen Zeilenende, wie er nichts drunter trägt. Ich will das einfach nicht. Ich will das nicht. Ich nehme dieses Thema nicht an. Ich kann mich tatsächlich gar nicht dran erinnern, was mit neun war. Keine Ahnung, man könnte, also ich meine, was ist schlimmer? Also was könnte einem passieren? Es könnte einem passieren, dass man zu Friedrich Merz auf der Bühne wird. Ich glaube, der war auch als Neunjähriger schon unangenehm. In dem Carsten Linnemann. Ich glaube, Carsten Linnemann war ein richtig unangenehmer Neunjähriger. Mit neun. Ja. Nein, ich befürchte, ich wage jetzt mal eine Befürchtung. Und zwar. Fürchte dich nicht. Ich dachte, du hast mal im Krippenspiel mitgemacht. Ja, ich wollte mal darauf raus. Also diese Sache ist tatsächlich, ich befürchte, das passiert in der Pubertät. Okay. Du gehst so in die Pubertät, denkst du so, naja, ein bisschen nerdy, okay, aber... Und dann kommst du so in die Pubertät und merkst so, scheiße, läuft gar nichts. Und dann gehst du zur Jungen Union und merkst, scheiße, hier sind auch nur Typen. Ja. Jens Spahn hat die richtige Konsequenz draus gezogen. Ich brauche so ein ich darf das, ich bin schwul Jingle übrigens für solche Aussagen. Ja. Nur für den Fall, dass sie mich abholen kommen, ne? Dann will ich gerne ein, ich darf das, ich bin schwul. Vielleicht habe ich dann ein paar Monate länger. Na gut, aber ja, ich glaube, dass die Schwierigkeit ist halt tatsächlich. Es wird niemand mehr um die Ecke kommen und sagen, hey, ihr seid lustig, kommt mal vorbei. Zumindest nicht im Podcast. Also wir müssen eigentlich rausfinden, was der nächste heiße Scheiß in diesem Internet sein wird. Und dann müssen wir einfach unser Podcast-Format dann dahin migrieren. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, was das sein könnte. Gereimte Text. Hatten wir das nicht schon? Doch, aber du brauchst dann gereimte Texte und dann brauchst du jemanden, der mit einer Gitarre und der andere, der tanzt und daraus wird dann eine Punkband. Ist okay. Dann musst du aber reimen, weil ich kann nicht reimen. Und ich nehm dann statt der Gitarre die Ukulele. Das wird super, ich tanze. Das kann ich auch nicht, aber das ist egal. Und wir nennen uns dann wie? Die Elite. Achso, okay, ich dachte, wir haben dann noch mal die Chance, ganz von vorne anzufangen und irgendeinen geilen Namen zu bekommen. Die zwei. Die ein Fall für zwei. Die elitären zwei, ich habe keine Ahnung. Die galaktischen zweieinhalb. Oh, das ist schön. Wer ist die halbe Portion von uns beiden und wer zählt doppelt? Nein, wir haben immer noch eine Praktikantin. Und die ist eine halbe Portion. Naja, sie ist mal da, mal nicht. Ach so, ja, okay. Die ist nur Teilzeit. Lass das nicht meinen speziellen Freund hören. Sie liebt den, jetzt pass auf. Lifestyle, Teilzeit, Lifestyle. Ja. Hast du auf deiner Liste noch irgendwelche Punkte, die du in dieser Folge unterbringen möchtest, oder können wir abmoderieren? Wir können abmoderieren. Was? Das machst jetzt mal du. Liebe Leute, groß und klein, wenn ihr auch peinliche Bühnenstories habt, die ihr unbedingt in der Öffentlichkeit breitgetreten haben wollt, schreibt eine E-Mail an aushilfsjedi@dieelite.org. Der hat da eine gewisse Expertise. Oder an Nein, schon an dich. Du hast da die notwendige Expertise, um zu beurteilen, ob das eine Geschichte ist, die es wert ist, in diesem Podcast vorgetragen zu werden. Wenn ihr keine solche Geschichte habt oder ihr uns die Geschichte nicht schicken möchtet, dürft ihr uns alternativ auf patreon.com/dieelitepodcast Geld in den Hut werfen, damit wir uns Geschichten für euch ausdenken. Ich glaube, da kann man so kleine Nachrichten auch hinterlassen, ne, dass wir dann uns eine Geschichte ausdenken müssen. Ja, wir würden das auch tun. Wenn ihr möchtet, dass wir bei euch zu Hause vorbeikommen und einen Podcast aufmachen, sorgt dafür, dass wir eine Möglichkeit haben, bei euch im Wohnzimmer zu sein, ohne dass das uns Zeitkosten oder Geldkosten verursacht. Schreibt uns gerne 5-Sterne-Bewertungen auf Google, Apple Podcast, Spotify und wo auch immer ihr das noch sonst könnt. Gebt uns Liebe, verbreitet uns weiter, nehmt den Aushilfsjedi in den Arm, wenn ihr ihn persönlich seht, das mag er gerne. Ich bin das Zeilenende, auf der anderen Seite ist der Aushilfsjedi, wir sind die Elite, bis nächste Woche, tschüss. Tschüss.